Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meine lieben Brüder, barakallahu fikum. Wir machen weiter, inshallah ta'ala, mit unseren Vorträgen, die Aussagen von Abu Bakr, As-Siddiq, radiallahu anhu. Wie ihr wisst, manche Menschen mit Allah subhanahu wa ta'ala Gnade und Rechtleitung, sie verrichten ihre Pflichten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala aus Angst zu Allah subhanahu wa ta'ala und aus Liebe. Ja? Es gibt aber, und halten sich, wie gesagt, halten sich auch von den Sünden aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala und aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich dazu kommt auch die Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala das annimmt. Ja? Und dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht einen abweist, nachdem er richtig müde geworden ist auf dieser Dunya. Er ist richtig müde geworden auf dieser Dunya. Er hat all das, was ihm lieb ist und was er mag und all das, was er gerne gemacht hätte, all das hat er für Allah subhanahu wa ta'ala verlassen. Ja? Wie Abu Bakr radiallahu anhu sagt in einer Überlieferung, wir, also die Sahaba, wir haben 70 verschiedene Sachen, die halal sind, wir haben sie verlassen. 70 verschiedene Sachen, die halal sind normalerweise, wir haben sie verlassen, nur aus Angst wegen einer Sache, dass wir nicht in Haram landen. Verstehst du das, Barakallahu fikum? 70 Sachen, die sind normalerweise halal, okay? Aber wir verlassen sie aus Angst, dass wir eine Sache nicht machen, die haram ist. Ja. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Deswegen, manche Leute, wie gesagt, sie tun gute Taten aus Liebe zu Allah und aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso, sie halten sich fern von den Sünden aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und aus Angst vor seiner Strafe, tabarak wa ta'ala. Und wie gesagt, sie hoffen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Sie hoffen, haben große Hoffnung. Ja? Und diese Hoffnung verlässt sie nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala all das, was sie gemacht haben in dieser Dunya, sie haben sich wirklich in dieser Dunya Mühe gegeben und sie haben sich gequält und wurden richtig müde, subhanallah, fi sabilillah, haben ihre Zeit geopfert und ihr Geld geopfert und ihr Leben geopfert, sogar viele dieser Ummah, alhamdulillahi rabbil alamin, und sie hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Yawm al-Qiyamah, er wird das nicht zurückweisen, sondern die hoffen, dass er das akzeptieren wird. Eine Sache, die einem Menschen dabei hilft, gute Taten zu verrichten und sich von den schlechten Taten halt fernzuhalten, ist Al-Haya. Das ist was ist Haya? Al-Haya. Schamhaftigkeit. Ja. Dieses Schamgefühl. Du schämst dich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, es gibt auch bei dieser Sache, bei diesem Schamgefühl, gibt es auch Kategorien. Es gibt Menschen, sie schämen sich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er schämt sich. Was bedeutet, dass du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala schämst? Nehmen wir an, ich habe dir wirklich einen großen Gefallen getan. Einen großen, gewaltigen Gefallen habe ich dir getan, den du wirst es niemals vergessen. Ja, du kommst und sagst, subhanallah, ich kann mich erinnern, im Jahr so und so, hatte ich die Urprobleme, und dann kam der Bruder so und so, und er hat mir wirklich so einen großen, gewaltigen Gefallen getan, ich werde ihn das nie vergessen, wirklich. Ja? Dann kommt jemand und sagt, schau, diese Person, die dir damals geholfen hat, so und so, wir haben jetzt einen Deal, wir können wirklich über den Tisch ziehen, hin und her, und du schämst dich, sagst, subhanallah, der hat mir damals einen so großen Gefallen getan, und ich schäme mich, wallah, dass ich ihn so etwas antue. Ja? Oder allgemein, dass du ihm irgendwas antust. Nicht nur, dass du ihn betrügst, sondern irgendwas anderes. Dass du sagst, na wallah, ich schäme mich vor diesem Menschen. Du hast ja Charakter, oder nicht? Du bist ein Mann mit Charakter. Er hat mir damals so einen großen... Wallah, ich schäme mich, ihm irgendwas, irgendein Übel oder irgendwas Schlechtes anzutun. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Wie ist es mit Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Jede Ni'me, die du hast, kommt von Allah subhanahu wa ta'ala und von niemandem sonst. Ja? All das Übel, was dich, also im menschlichen Sinne, was dich vielleicht hätte treffen sollen, wer hat dir aus der Schlinge geholfen, tabaraka wa ta'ala, einzig und allein oder nicht? Ja? Jedes Problem, das du jemals gehabt hast, wer hat dich daraus gezogen? Allah subhanahu wa ta'ala. Alles Schöne, was dir in dieser Dunya passiert ist, wer hat dich diese Süße spüren lassen, wenn nicht Allah tabaraka wa ta'ala? Ja? Deswegen sagt er, das ist die erste Kategorie, die schämen sich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Allah ist so großzügig zu dir und du bist so ein Kafir, ja? So unverschämt und so undankbar Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Nein, natürlich nicht. Das ist die beste Kategorie, was es Haya angeht. Ja? Er schämt sich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es die zweite Kategorie, er schämt sich vor den Menschen. Ja? Deswegen tut er nichts Böses. Wenn er alleine ist, tut er es vielleicht. Zum Beispiel, wenn da Leute sind und er sagt, ja, Zigaretten sind haram und sowas, er schämt sich, eine zu rauchen. Aber wenn er allein ist, raucht er eine. Er schämt sich vor den Menschen. Das ist zweite Kategorie. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, er schämt sich vor niemandem. Und das ist wirklich eine üble Sorte von Menschen, wa yazin billah. Ja? Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, idha lam tastahi fasna ma shi't. Wenn du dich nicht schämst, mach was du willst. Du hast keine Angst vor Allah, dass er dich bestrafen wird. Ja? Deine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du dich nicht schämst, dann machst du es noch hier, offene Sünde. Talas, wenn du dich nicht schämst, mach was du willst. Ja? Abu Bakr radiallahu anhu sagt, ya ma'ashar al-Muslimin, o ihr Muslime, istahyu min Allahi azza wa jal, schämt euch vor Allah subhanahu wa ta'ala. Schäm dich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Fawalladhi nafsi biyadi, ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Abu Bakr sagt, ich schwöre bei Allah subhanahu wa ta'ala, inni la'adhullu hina adhabu ila al-ghaiti fil qada' mutaqanni'an bi thawbi istihya'an min Rabbi azza wa jal. Ich, sagt Abu Bakr, wallahi, o ihr Muslime, schämt euch vor Allah. Ich, wallahi, wenn ich meine Notdurft verrichte, ich tue mich zudecken mit einem Umhang sozusagen, aus Scham vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ich schäme mich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Jemand wird kommen und sagen, ja, das ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich erschaffen. Ich ziehe mich aus, wenn ich duschen muss oder wenn ich Beischlaf habe mit meiner Frau und. Aber Abu Bakr radiallahu anhu erwähnt hier eine Sache. Ja? Eine Sache, bei der die meisten sagen würden, ja, du musst dich ja ausziehen, oder nicht? Ja? Wo ist das Problem? Bei dieser Sache sagt Abu Bakr, ich schäme mich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ich decke mich mit einem Umhang. Ich schäme mich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Bei einer natürlichen Sache, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich so erschaffen. Das ist deine Natur, auf der Allah dich erschaffen hat, der Barak wa ta'ala. Und er weiß alles, der Barak wa ta'ala. Gibt es etwas, was man verstecken könnte vor Allah subhanahu wa ta'ala, der alles sieht und alles weiß? Man kann nichts von ihm verstecken, tabarak wa ta'ala. Er weiß alles. Ja? Über so eine Sache, Abu Bakr schämt sich. Ja? Wie ist es dann mit den Leuten, die Sünden machen so und die schämen sich nicht? Sie schämen sich nicht vor Allah? Okay, dass du dich bei dieser Angelegenheit vor den Menschen schämst, ist ja logisch, oder nicht? Ja? Vor den Menschen, dass du dich schämst, versteckst dich, oder nicht? Ja? Allahu musta'an. Wie ist es dann mit Leuten, die Sünden machen? Er schämt sich nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und er schämt sich nicht vor den Menschen. Er schämt sich nicht. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und wenn wir schon dabei sind beim Ausziehen, was war der Plan von Iblis, alayhi la'ne? Was war der Plan? Liyuriya anhuma, sawatuhuma, dass er ihre, von den beiden, von Adam und seiner Frau, dass er von den beiden die Schamteile entblößt, aufdeckt. Das war sein Plan. Fatafiqa yakhsifani alayhima min waraq al-Jannah. Die haben dann begonnen, Blätter, also im Paradies, Blätter auszureißen und sich mit den Blättern zu bedecken. Ja, zu spät. Ja. Versteht ihr mich mal? Sein Plan war, sie aufzudecken, ihre Schamteile aufzudecken. Und dieser Plan hat ihm sehr gut gelungen, bei den Kindern Adams, in der Zeit, in der wir leben. Er hat es geschafft. Allahu Akbar. Natürlich nur bei den Kuffar, bei den Mu'minin nicht. Bei den Kuffar hat er es geschafft. Der Plan ist richtig nicht aufgegangen, sondern er hat es richtig, wie sagt man das? Durchgezogen? Ausgeführt, hundertprozentig. Bei den Kuffar. Er hat sie ausgezogen. Ihre Frauen und ihre Männer. La hawla wa la quwwata illa billah. Und die schämen sich überhaupt nicht dafür. Glaubst du, eine Frau schämt sich, dass sie nackt ist auf der Straße? Ja. Nein, sie ist der Meinung, die bedeckt ist, sie soll sich schämen. Ja. Schau, alles hat sich verdreht auf den Kopf. Ja. Wie viel, Allahu Mustan, das Gegenteil von Ehre, Erniedrigung oder Wie nennt man das Gegenteil von Ehre? Unverschämtheit, El-Muhim. Muss man haben, ein Mann, dass er sich nackt fotografieren lässt und dass man sein Foto auf die Straße klebt. Wie tief muss man sinken, dass man das als Kunst empfindet? Oder dass man so schwachsinnig ist, dass man eine Karte zahlt, ins Museum zu gehen, um nackte Männer anzuschauen. Wie viel muss man, das ist, tiefer geht es überhaupt nicht. La haula wala quwwata illa billah. Ja? So sind diese Kuffar. Aber die sind immer bereit, ihre Klappe aufzureißen. Wir reden nicht von den Kuffar, halas, sondern lass uns lieber über uns reden, über uns Muslime. Wie sehr schämen wir uns vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich rede nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich muss mich... Nein. Ja? Sondern wir reden von Sünden, subhanallah. Von Haramen und wir reden von Ausführen deiner Pflichten, was Allah subhanahu wa ta'ala, womit Allah subhanahu wa ta'ala dich verpflichtet. Ja? Wie gesagt, ich tue dir einen großen Gefallen. Einen großen, einen gewaltigen Gefallen. Wenn du wirklich Charakter hast, wirst du dich vor mir schämen, wie sagt man das, mit Undankbarkeit zu zahlen. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Ja? Ich komme dir mit, wie sagt man das, mit Gnade, mit Güte. Aiwa, ich will dir helfen, ich will dir entgegenkommen und sowas. Und du zahlst es mir heim mit Undankbarkeit und mit Unverschämtheit. Ein Mann mit Charakter macht so etwas nicht. Wallahi, sogar bei den Kuffar macht man so etwas nicht. Irgendein Kafir, früher, er hat dir das Leben gerettet, er hat dir Geld gegeben, er hat dir geholfen. Und wenn es darauf ankommt, du willst es ihm zurückzahlen auf gleiche Art und Weise oder noch besser. Ihr kennt ja die Geschichte von dem Blinden, von dem Juden, der gefangen worden ist, als der Professor die Benu Kureza belagert hat. Ein alter Jude, er war Kopf der Juden. Und der Professor Salam hat ihn gefangen. Urteil war, dass man alle Männer tötet. Kein Mann darf überleben, der volljährig ist. Volljährig, was bedeutet volljährig? 14. Halas. Die Frauen und Kinder versklavt und verkauft. Dieser blinde Mann, einer der Sahaba hat ihn gesehen. Ist zum Propheten alaihi salatu wassalam gegangen und hat gesagt, ja Rasulallah, dieser Mann. Ich weiß, das Urteil ist, die Männer werden getötet. Halas, das kann man nicht mehr ändern. Das ist sogar das Urteil in der Bibel, im Taurat und im Injil. Und dieses Urteil, wer hat es gefallen? Ja? Wer? Sa'd ibn Mu'az, ein Sahabi, ein Jude, der Islam angenommen hat. Ja? Nach dem Gesetz Gottes, der Baraka Ta'ala. Viele Gesetze, oder die meisten Gesetze, unterscheiden sich nicht. Bei allen Propheten, die meisten Gesetze unterscheiden sich nicht. Es gibt aber bestimmte Gesetze, die unterscheiden sich. Gesetze, die Allah Musa offenbart hat, Gesetze, die Allah Isa a.s. offenbart hat, Gesetze, die Allah dem Propheten a.s. offenbart hat und so weiter und so weiter. Zum Beispiel für Unzucht. Unzucht war immer der Tod. Bei allen Propheten, bei allen Religionen, dass sie jetzt uns, unsere Religion verfälschen wollen, wie sie ihre zerstört haben, das werden die Muslime natürlich nicht erlauben, auch wenn sie die Muslime mit den verschiedensten Namen nennen. Fundamentalisten, Extremisten, Terroristen und so weiter und so weiter. Das, wir bleiben cool bei solchen Namen. Diese Namen sind uns ehrlich gesagt wurscht. Der Sahabi geht zum Propheten und sagt: Ja, Rasulallah, dieser alte Mann, ich bin bei ihnen aufgewachsen, als ich klein war. Als ich ein Kind war, die haben mich bei ihnen aufgenommen. Ich bin bei ihnen und der hat mich wirklich gut behandelt. Ich war nicht sein Sohn, aber er hat mich gut behandelt. Ich bin bei ihm groß geworden. Ja, Rasulallah, schenk mir den Mann. Gib ihn mir, dass ich jetzt mit ihm machen kann, was ich will. Und der Prophet sagt, er gehört dir. Der Sahabi holt ihn und er sagt, kennst du mich? Er sagt, natürlich kenne ich dich. Wie könnte ich deine Stimme nicht kennen? Er ist ja blind, aber er sagt, natürlich kenne ich dich. Er sagt, du bist frei, du bist ein freier Mann. Jetzt sind wir quitt. Du bist ein freier Mann, jetzt sind wir quitt. Okay? Er sagt, was macht ein freier Mann? Was macht ein freier Mann auf der arabischen Halbinsel ohne seine Familie? Der Sahabi geht zum Propheten und sagt, ja, Rasulallah, schenk mir seine Familie. Seine Frau und Kinder und Familienangehörige. Der Prophet sagt, die gehören dir. Ja? Der bringt sie zu ihm und sagt, deine Familie, da hast du deine Familie, jetzt sind wir quitt. Er sagt, was macht ein freier Mann mit seiner Familie auf der arabischen Halbinsel ohne Geld, ohne sein Vermögen? Der Sahabi geht wieder zum Propheten a.s. und sagt, ja, Rasulallah, gib mir sein Vermögen. Gib mir sein Vermögen, sein Geld, und er sagt, es gehört dir. Ja, er bringt ihm zu ihm alles. Er sagt, da hast du deine Familie, da hast du dein Geld, dein Vermögen, du bist jetzt deine Freiheit. Wir sind jetzt quitt. Dass du mich gut behandelt hast damals. Ja? Er schämt sich. Ja? Da steht jetzt in den Reihen, er wird jetzt geköpft, das war's. Jemand, er hat mir einen großen Gefallen getan. Ja? Aus dieser Charakter der Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Ja? Er würde nicht sagen, ha, jetzt gehst du drauf. Nein! Sondern er hat mir was Gutes getan, ich will ihm jetzt auch was Gutes tun. Ja? Halas, vielleicht ist es eine Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn dadurch recht leitet. Oder nicht? Sehr oft, dass die Muslime fair waren und korrekt waren, war sehr oft der Grund, dass viele Kuffar Islam angenommen haben. Halas, hätte der Prophet gesagt, nein, der wird geköpft, würde der Sahabi natürlich sich nicht widersetzen, auf keinen Fall. Dem Propheten widersetzt du dich und wirst Kafir? Natürlich nicht. Ja? Halas. Allah subhanahu wa ta'ala Entscheidung in seinem Fall. Auf keinen Fall. Ja? Aber wir versuchen es und schauen mal, was passiert. Der Prophet liebt seine Sahaba. Ja? Und der Prophet versteht das und liebt solche Menschen mit Charakter. Es handelt sich um einen Kafir. Er ist nichts wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Er ist weniger wert als eine Fliege. Dieser Kafir. Er und seine ganze Familie und sein ganzes Vermögen sind nichts bei Allah subhanahu wa ta'ala wert. Ja? Versteht ihr mich? Aber der sagt Allah, subhanallah, ein Mann denkt an die Dankbarkeit gegenüber einem Menschen. Er war gut zu mir, jetzt werde ich ihm das zurückzahlen, inshallah ta'ala. Ihr kennt ja die Geschichte, der blinde Jude hat dann gesagt, wo ist Heuer ibn Akhtab? Der hat gesagt, er ist tot, sein Kopf ist unten im Loch haben wir geworfen und sein Körper auch. Okay, wo ist der? Merthad, ich bin Merthad und so weiter und so weiter. Er sagt, er ist auch tot, er ist auch unten. Und wo ist der? Sein Kopf ist auch im Loch. Wo ist der? Er fragt über die Führer der. Er sagt, alle sind geschlachtet, wir haben sie alle in den Graben reingeworfen. Nebeneinander. Abda'ullah, Allahs Feinde. Er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, ein Leben zu leben ohne diese Leute. Er sagt wirklich. Abu Bakr radiallahu anhu sagt, inshallah, du bist mit ihnen in Jahannam. Und dann wurde er geköpft und auch reingeworfen in das Loch. Er wollte also nicht die Freiheit, er wollte nicht diese, das ist jetzt eine andere Geschichte, wie schwachsinnig muss man sein, um so eine Chance zu einfach so zu verspielen. Ja? Aber ich wollte etwas ganz anderes sagen. Er hat sich geschämt, dort steht jemand und sowas. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir haben viel geredet über diese Sache. Auf jeden Fall, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denen macht, die sich vor ihm schämen, subhanahu wa ta'ala. Wallahi ladim, wenn wir diese Eigenschaft, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns unterstützt, dass wir uns vor ihm schämen, tabarak wa ta'ala, dann haben wir es geschafft mit Allah tabarak wa ta'ala. Inshallah wa ta'ala. Zweite, also, oder die nächste Überlieferung von Abu Bakr. Aywa. Naam. Tfadda. أيوه خطب أبو بكر رضي الله عنه فلما حمد الله تعالى وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال also أبو بكر رضي الله عنه hat Hutbah gehalten hat Hamd auf Allah gesprochen tabaraka taala und salat والسلام auf den Propheten عليه الصلاة والسلام. Und dann sagt er: ألا إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك. Die unglücklichsten Menschen in der Dunya und in der Akhira sind die Könige, sind die Herrscher. Al-Muluk. In unserer Zeit gibt es keine Muluk, keine Könige, außer vielleicht ein paar. Aber es gibt Präsidenten, Herrscher und so weiter. Aber das ist der gleiche Hukm. Die Führer. Der Führer. Al-Muluk, die Könige. Das sind die unglücklichsten. Ashqiya, Shaqi bedeutet unglücklich. Unglücklich. Oder wie nennt man noch Shaqi? Unglücklich. Barakallahu fikum. فَرَفَعَ النَّاسُ رُؤُوسَهُمْ. Die Leute, also bei Khutbah, sie haben nach unten geguckt. Als er das gesagt hat, die haben raufgeguckt. Ja, du bist unser Herrscher sozusagen. Ja? Dann sagte Abu Bakr: مَا لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّكُمْ لَتَعَانُونَ عَجِلُونَ. Was ist los, Leute? Warum seid ihr so voreilig, dass ihr voreilige Schlüsse zieht aus dem, was ich sage? Dann erklärt er das, warum sind die Könige, warum sind die Herrscher die unglücklichsten Menschen in Dunya und in der Akhira. Und Wallahi, diese Worte von Abu Bakr, merkt euch das gut, mit Allahs Tabarakatar Erlaubnis. Sagt Abu Bakr: Inna minal muluki man idha malak zahadahu Allahu fima fi yadei. Ja? Es gibt unter den Königen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala in die Herrschaft gibt. Es gibt unter den Königen solche Könige, solche Herrscher. Wenn er die Herrschaft bekommt, zahadahu Allahu fima fi yadei, er wird plötzlich bescheiden, wenn es sich um das handelt, was er bei sich hat. Ja? Sein Vermögen, was er hat. Bei dieser Sache wird er bescheiden. Ja? Er will es nicht hergeben, er will es nicht ausgeben, er will es nicht verschwenden sozusagen. Einer der Bedeutungen von jemandem, der Zahid ist. Er ist nicht verschwenderisch. Er schmeißt nicht mit seinem Geld herum, dass er... sondern er spart das Geld, er lässt es, er guckt ganz genau, wo er es ausgibt. Ein König wird plötzlich so, aber mit seinem eigenen Geld wird das so. Sein eigenes Geld gibt er nicht her. Nur für bestimmte Zwecke. وَرَقَّبَهُ فِيمَا فِي يَدِ غَيْرِ. Und er bekommt plötzlich Lust auf das, was die anderen in ihren Händen haben. Sein eigenes Geld, da ist er Zahid, da ist er bescheiden, das gibt er auf die Seite. Aber er nimmt von den anderen. Er will es haben, er hat so Lust auf das Geld anderer Leute. Und er nimmt es mit Gewalt. Wallahi, so sind die Könige. Lesen wir in der Geschichte, in der Geschichte der Könige, wir werden diese Eigenschaft finden. Ihr eigenes Geld geben sie auf die Seite, aber von den anderen, sie haben so Lust auf das Geld. Allahu Akbar. Aywa. وَانْتَخَسَ لَهُ شَرْتَ أَجَلِ. Und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt ihn einen Teil seines Lebens weg. Seiner Lebensdauer. Allah subhanahu wa ta'ala, das ist eine Strafe Gottes für einen König oder einen Herrscher, der Salim ist. Ein Teil seines Lebens wird ihm weggenommen. Aywa. وَأَشْرَبَ قَلْبَهُ الْإِشْفَاقِ. Und sein Herz wird gefüllt mit Ishfaq. Was bedeutet Ishfaq? Al-Ishfaq bedeutet von in diesem Sinne von Trauer, von Unzufriedenheit, von Kummer. Traurig. Aywa, einer, der sitzt und ständig sich Sorgen um irgendwas macht. Ein König, der sich Sorgen macht, warum sollte sich ein König Sorgen machen? Aber das ist eine Strafe für ihn. Jeder Herrscher hat Sorgen. Findet mir einen Präsidenten von diesen Schweinen, der sorgenlos ist. Wallahi, keiner. Die können nicht einmal richtig, die können nicht schlafen. Das ist Strafe Gottes für solche Herrscher. Omar radiallahu anhu. Einer kommt, sucht Omar. In Medina, wo ist Omar? Omar schläft unter einer Palme. Schläft einfach unter einer Palme. Wieso hat Omar nicht Bodyguards? Wieso hat Omar nicht das Weiße Haus mit Strom rundherum und Laser und Satelliten und Radaren und Bewaffnete und dies und das? Eine Fliege kann nicht einmal reinkommen, sie wird ausgelöscht. Wieso hat Omar das nicht? Er schläft unter einer Palme. Er ist nicht wie Kaiser und auch nicht wie Kisra. Wie der römische Herrscher und auch nicht wie der persische Herrscher. Schläft unter einer Palme. Der kommt, wo ist Omar? Er sagt, Omar, er schläft dort unter der Palme. Und er kommt zu ihm und sagt, ja Omar, Adilte vernimmt. Du warst gerecht, deswegen kannst du so ruhig schlafen. Ja? Deine Gerechtigkeit, du hast niemandem was zu leide getan, deswegen schläfst du so sorgenlos. Aber diese Kuffar, die ständig die Leute fertig machen, subhanallah. Ja? Wallahi al-Azim, wenn jemand kommt und sagt, an ihren Händen klebt kein Blut, entweder er ist schwachsinnig oder er ist ein großer Lügner. Auf ihren Händen klebt Blut, Ehre. Elend der Menschen, den haben sie verursacht. La haula wa la quwwata illa billah. Deswegen, man sollte viel darüber lesen und recherchieren, wie wirklich diese Herrscher sind und diese ganzen Regierungen. La'anahumullah wa qatalahum tabaraka wa ta'ala. Aywa, fahuwa yahsudu ala al-qalil. Und er ist eifersüchtig auf wenig. Ja? Sobald du etwas hast, er wird sofort hasid. Wie nennt man hasid? Neidisch. Ja? Sofort, wenn jemand, er muss nicht kein König sein, sondern irgendeiner von den armen Leuten, wenn er irgendwas hat, der König, der Mächtige, wird sofort neidisch für diese Kleinigkeit, subhanallah. Allah bestraft ihn mit Neid. Und er wird zornig, obwohl er so viel hat. Er hat viel, er hat kathir, er hat Geld, er hat Gold, er hat Juwelen, er hat Sklavinnen, Diener, Herrschaft, Macht, alle. Hä? Obwohl er so viel hat, er ist trotzdem unzufrieden, trotzdem wütend. Hä? Mit einer Kleinigkeit, er zuckt gleich aus, subhanallah. Und ist bereit, Dörfer, Städte, ganze Völker auszulöschen, obwohl er so viel hat. Einer, der viel hat, sollte eigentlich nicht so sein. Einer, der viel hat, ja, sollte normalerweise zufrieden sein. Du hast viel, alhamdulillah. In unserer Zeit kann man eigentlich für Geld alles kaufen. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Welche Sachen? Alles kannst du für Geld kaufen. Gibt es irgendwas, was man für Geld nicht kaufen kann? Ja? Alles kannst du kaufen. Für Geld. Warum solltest du so psychisch krank sein und bereit zu sein, Leute zu zerstören? Ja? Um deine Wut zu besänftigen, deine psychische. So sind die Könige und so sind die Herrscher, wallahi. Erbarmungslos, obwohl sie so viel Macht und Kraft haben. La'anahumullah. Wa yas'amu raha. Raha, wisst ihr, was das ist? Raha, das ist Wohlstand. Ah, wenn es dir gut geht. Er hat überhaupt keinen Spaß an diesem Wohlstand. Sa'am, was ist Sa'am? Ist Yas. Wenn du hast die Hoffnung verloren, Lustlosigkeit, obwohl du so einen großen Wohlstand hast. Ein König, diese Präsidenten jetzt in dieser Dunya, an was denken sie? Wallahi, sie haben alle diese Eigenschaften. Ja? Diese Eigenschaften haben sie. Aywa. وَتَنْقَتِيُ عَنْهُ لَذَّةَ الْبَاء. Und لَذَّةَ الْبَاء, was ist الْبَاء in diesem Hadith? Ja? Ja, Maschar al-Shabab, man istata'a minkum al-ba' falyatazawwaj. O ihr Jugendlichen, wer von euch ba' kann, al-ba'a, er soll heiraten. Wa yanqati'u minhu ladhdhatu al-ba', diese Süße oder diese von dieser ba' hat er nicht mehr. Geschlechtslust. Das ist Al-Ba. وَيَنْقَتِيُ مِنْهُ لَدَّةَ Al-Ba. Er hat keine Lust mehr auf Geschlechtsverkehr. Macht ihn nicht mehr Spaß. Obwohl er so mächtig ist und alles hat und er kann sich's leisten. Macht ihn nicht mehr Spaß. Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Entweder er wird impotent oder er wird schwul. Beides sehen wir. إِنَا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ja? Subhanallah, wenn ihr einen Präsidenten seht, ist so ein richtiger Sack, alter Sack, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat aber eine junge, hübsche Frau. Was ist das, diese junge? Wie kann ein Mensch das, wie kann er sich das erklären? Ja? Geld, das ist eine der besten Erklärungen, könnte man sagen. Und für Geld kann man alles kaufen, wie wir vorhin sagten. Ja, eine Sache. Die Frauen verkaufen, das ist ja eine Eigenschaft bei denen, bei den Kafirat. Sie verkaufen alles. Sie verkaufen sogar, wenn es sein muss, den Käfen von ihren Eltern, wenn es sein muss. Ja, Käfen, also dieses Tuch, in dem man den Toten einwickelt. Ja, keine Ehre, kein Scham, gar nichts. Ja, eine Sache. Und zweite Sache, wie man das erklären könnte, ist was? Ego des Mannes. Ja, sein Ego. Er ist so psychisch krank. Ja, er denkt nicht an sich. Warum sollte er? Er kennt sich ja, dass er impotent ist. Aber die anderen sollen wissen, die ganze Welt soll wissen, dass Berlusconi eine junge Frau hat. Oder viele junge Frauen. Ha. Und dann gucken alle und sehen ihn, braun gebrannt von Solarium, so Haare nach hinten, ein richtiger Mafioso, ha. Don Corleone, und hat viele junge Frauen. Dann sagen sie alle, oh, dieser Berlusconi ist ein richtiger Mann, so alt, aber er hat es noch drauf. Ha. Das will er. Er will in diesem positiven Licht stehen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Kuffar schon beschrieben. Das kann er den Kuffar erzählen. Und nur die Kuffar werden auf solche Lügen drauf reinfallen. Aber wir nicht. Wir wissen, was mit diesen Königen, wie es mit ihnen ist. La hawla wa la quwwata illa billah. La yasta'milu al-ibra wa la yaskunu ila thiqa fa huwa kadirham al-qasi wa sarabu al-khadi' jadhil al-zahir wa hazinun batil. La yasta'milu al-ibra. Er kann aus nichts eine Lehre ziehen. Er ist mit nichts zufrieden oder er kann niemandem vertrauen. Ja? Auf nichts kann er sich verlassen. Für ihn gibt es niemanden, es gibt niemanden, ja, über den so ein König sagen kann, er ist thika. Er ist eine vertrauenswürdige Person. Ihm kann ich vertrauen. Ein König hat solche Personen nicht. Ja? Sein Nächster, der an ihm ist, er kann es kaum erwarten, ihm den Messer in den Rücken zu stechen, dass er an die Macht kommt. Subhanallah. Er kann keine Ibra. Und wenn wir über La yasta'milu al-Ibra, in dem Sinne, er kann keine Lehre ziehen, ja, aus dem, was er, die heutigen Herrscher, sie können keine Lehre ziehen aus der ganzen Geschichte, was Muslime mit solchen Leuten machen, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen. Ja. Was sie mit ihnen und mit ihren Untertanen, mit ihren Männern und mit ihren Frauen und mit ihren Kindern machen werden, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen. Sie glauben, sie werden niemals die Macht verlieren. Und sie denken, sie werden die Muslime immer in Reservaten halten, so wie die Indianer. Dass sie immer versklavt, 1500 Jahre seit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis jetzt. Ich habe euch letztens erzählt, als die Kreuzzüge waren in Palästina und in Syrien und in Ägypten, ja, in Irak, dieser türkische Teil. Damals haben die Muslime nicht einmal Istanbul erobert. Ja, nicht einmal Istanbul haben sie erobert, subhanallah. Damals haben die Kreuzritter, Franzosen und Briten und Deutsche, und sind in das muslimische Reich gestürmt, sind sie reingekommen. Damals gab es keine Muslime in Britannien. Damals gab es keine Muslime in Deutschland, ja, in Holland, in Frankreich, in Amerika gab es keine Muslime. Ihre Kreuzzüge haben ihnen nichts gebracht. Alle diese Länder, die wir erwähnt haben und die wir nicht erwähnt haben, überall dort gibt es Muslime. Wallahi al-Azim, als ich studiert habe in Medina, gab es Studenten, einen natürlich aus Japan, ein Japaner, nicht irgendein Türke, der ausgewandert ist und hat einen Kebabladen dort geöffnet in Tokio, nein, ein echter Japaner. Ayo. Es gab Muslime aus Mexiko, Mexikaner, wallahi richtige Mexikaner, wenn du ihn siehst, richtige diese mexikanische Gesichter. Ayo. Es gab einen, sein Name war Isa. Jesus, vielleicht hat er vorher, keine Ahnung, wie geheißen, Jesus, oder? Ja. Isa, aywa. Es gab Brüder aus Brasil, wallahi aus Brasil. Es gab Brüder aus Guyana, das ist ein kleines Land in Amazonas, im Wald drinnen. Ein kleines Land. Aus Amazonas, Studenten in Medina, mit so einem Bart, ja, und kurze Hose. Okay, die haben keine Hosen getragen, sondern solche Thaub und Izar und so. Allahu Akbar, von überall. Aus Argentinien gab es Studenten, Wallahi. Aus Venezuela, ein Venezuelaner, sein Name war Julio Sassa. Julio Sassa hat seinen Namen geändert in Yunus. Yunus, Julio. Subhanallah. Das gab es damals nicht. Jetzt gibt es das überall. Tagtäglich nehmen Kuffar Islam an. Aber diese dummen Kuffar können noch immer keine Lehre ziehen, dass sie sagen eines Tages, nein, sie sagen, nein, unsere Macht wird niemals ausgehen. Genauso wie Pharao und wie Haman und die früheren Tawarit, die früheren Könige. Wir werden niemals besiegt werden. Unsere Herrschaft wird immer sein. Immer, immer, immer. Aber das wird nicht sein. Wallahi, das wird nicht. Sondern sie werden, inshallah ta'ala, ein böses Erwachen sehen. Wasarabul Khadi'a. Und diese Könige sind wie eine trügerische Fata Morgana. Du siehst, du hast Pläne, vor dir hast du alles, aber das ist nur Fata Morgana. Wenn du dort ankommst, ist nichts, kein Wasser, gar nichts, nur Sand und die Sonne, die von oben dich fertig macht. Das ist Leben dieser Herrscher. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazilu Zahir wa Hazinul Batin. Äußerlichkeit, die sind glücklich und zufrieden, aber die Innerlichkeit ist Husn. Was ist Husn? Ja? Traurigkeit. Da im Inneren sind sie wirklich traurig. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was kann diesen einen Herrscher, nehmen wir einen dieser Präsidenten und dieser Herrscher, was kann ihn glücklich machen? Ja? Was kann ihn schon glücklich machen? Vielleicht ein Strich. Eventuell das kann ihn glücklich noch machen. Ja. Koks ein bisschen und was weiß ich was noch. Allahu musta'an. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. أيوة. فإذا وجبت نفسه وندب عمره ودها ظله حاسبه الله فأشد حسابه وأقل عفوه und dann sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم dann sagt Abu Bakr über solche Herrscher, wenn aber eines Tages die Tage gezählt sind in dem wahrsten Sinne des Wortes, und wenn sein Leben zu Ende ist, وَضَحَّ ذِلُّهُ bedeutet was? Wenn sein Schatten nicht mehr Schatten ist, sondern wenn die Sonne schon dort strahlt, wo einmal Schatten war. Du siehst in einem Baum, Schatten ist super und so, aber die Sonne kommt von der anderen Seite. Dann gibt es keinen Schatten mehr zu verstecken. Ja? Das bedeutet, wenn Yawmul Qiyamah kommt, da gibt es keinen Schatten mehr für dich, wo du dich verstecken kannst. Ja? حَاسَبَهُ اللَّهُ فَأَشَدَّ حِسَابَهُ Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihm richten. Und er wird das Gericht, die Gerichtsverhandlung wird Allah subhanahu wa ta'ala erschweren. Extra schwer für seinen König, für seinen Herrscher wird er sein. Allahu Akbar. Und mit ihm wird er keine Gnade haben. Kein Erbarmen, keine Vergebung. Shadidul Hisab, sein Hisab. Was ist Hisab? Ich? Die Abrechnung wird stark sein und Afu, vergeben, wird wenig sein gegenüber solchen Leuten. Also von Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man amana billah. Außer derjenige, der an Allah glaubt. Wa hakema bi kitabi. Und mit seinem Buch regiert. Wa bi sunnati nabihi sallallahu alayhi wa sallam. Und mit der Sunna des Propheten regiert. Für so einen trifft das alles nicht zu. Für einen Herrscher, der mit Allahs Buch regiert und mit der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, für ihn trifft das nicht zu. Ihn wird Allah die Verhandlung erleichtern und mit ihm wird Allah subhanahu wa ta'ala viel Gnade und Vergebung haben. Tabaraka wa ta'ala. Dann sagt Abu Bakr, Ala wa innal fuqara humul marhumun. Aber was es Fuqara angeht, arme Leute, schwache Leute, humul marhumun, die werden die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala spüren. Mit ihnen hat Allah subhanahu wa ta'ala Rahma. Alla wa innakum al-yawm ala khilafat al-nubuwa. Was es euch angeht, sagt Abu Bakr zu seinen Freunden, ihr seid auf Khilafa der Nubuwa, also Khilafa mit dem Programm des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also Manhaj des Propheten sallallahu alaihi wasallam, unsere Herrschaft ist auf dem Manhaj des Propheten sallallahu alaihi wasallam wa mafarraq al-mahajja. Aber das ist ein Weg. Ein Weg, der sich teilt. Der Prophet ist tot. Ich cherche jetzt mit dem, was ich vom Propheten gelernt habe. Ich werde auch sterben. Dann habt ihr immer wieder gibt es diese zwei Wege. Ja? Immer Shakir und immer Kefura. Entweder der Weg der Dankbarkeit oder der Weg der Undankbarkeit. Ja? Der Abu Bakr macht sie darauf aufmerksam. Der Herrscher kann sich immer aussuchen, ob er mit Allahs Gesetz regiert oder ob er mit etwas anderem regiert. Es ist unmöglich, dass man sagt, er ist gezwungen. Nein, ist er nicht, er ist nicht gezwungen. Er kann sagen, nein, ich will nicht. Ich ziehe mich aus der Politik raus. Aber das will er nicht. Ja, er will Geld, er will Macht, er will Herrschaft, sein Ego. Ja, das ist das, was ihn nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa innakum satarawna ba'dan ba'di mulkan adudan wa mulkan anudan wa ummatan shi'an wa daman mufahan. Ihr werdet aber nach mir, wenn ich weg bin, sagt Abu Bakr radiallahu anhu, ihr werdet nach mir sehen. Gewalttätige Herrscher. Ja, gewalttätige Herrscher. Und eine zerstreute Umma. Eine zerstreute Umma. Wa daman mufahan. Und das vergossene Blut werdet ihr sehen. Als Abu Bakr radiallahu anhu starb, was war mit Omer? Wurde niedergestochen. Was war mit Osman? Wurde getötet. Als Ali kam, was wurde mit den Muslimen? Sie haben sich zerstreut. Ja? Oder nicht? Nach Ali radiallahu anhu, wie waren die Herrscher? Gewalttätige Herrscher. Was war mit Hajjaj ibn Yusuf? Ja? Hat Sahaba getötet. Herrscher der Muslime tötet Sahaba. Was war? Unter den Muslimen ist Fitna aufgetreten. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa in kana lil batili nazwa wa li ahli al haqq al jawla. يعفو لها الأثر ويموت لها البشر وتهيا بها الفتن وتموت لها سنن فالزموا المساجد واستشيروا القرآن واعتصموا بالطاعة ولا تفارقوا الجماعة. Dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu. Und wenn der Batil in Offensive geht, wird der Hack sich zurückziehen. Ja? Die Menschen werden getötet werden auf diesem Weg. Ja? Menschen werden getötet, fi sabilil batil. Ist das nicht in unserer Zeit so? Ja? Menschen werden getötet, fi sabilil batil. Und tahya biha al-fitan. Und auf diese Art und Weise werden die Fitten immer mehr und mehr. Die Leute wollen nicht Koran und Sunna. Deswegen ist Fitna unter den Menschen. Aywa. Und tamutu laha sunan. Die Fitna verbreitet sich und die Sunna stirbt langsam ab. Die meisten Menschen haben keine Ahnung von Sunna. Nein, nicht nur das, sondern die sogar, die sich zu Ahli Sunna bekennen, praktizieren nicht die Sunna. Die Sunna stirbt. Und das ist die größte Fitna. Deswegen, wenn euch jemand kommt und sagt, Fitna, Fitna, die größte Fitna ist, wenn man die Sunna nicht praktiziert. Es gibt keine größere Fitna. Ja? Meine Brüder haben mich gestern angerufen aus Deutschland. Irgendwer hat irgendeine Fetwa gegeben, eine schwachsinnige Fetwa, ehrlich gesagt. Ja? Ein Imam in einer Moschee, der zu Demokratie aufruft, darf man hinter so einem beten oder nicht? Er sagt, ja, man sollte hinter so einem beten, damit nicht Fitna entsteht. Die Fitna ist schon entstanden. Die größte Fitna ist, wenn ein Imam bedeutet von Imam, vorne, Führer, Anführer, wenn er zu Demokratie aufruft, das ist die größte Fitna. Es gibt keine größere Fitna als die. Wohl Fitna tu ashadu min al-qatl. Und der Fitna ist schlimmer als das Töten. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wohl Fitna tu ashadu min al-qatl. Ja? Die Fitna ist schlimmer als Mord, Totschlag. Dann sage ich, das ist die Fitna. Das ist die Fitna, dass man so etwas sagt. Das ist die Fitna. Nicht, dass die Fitna nicht entsteht, dass sich die Leute streiten. Die sollen sich streiten. Die sollen sich trennen. Hak soll immer klar sein. Und Batil soll immer klar sein. Und diese zwei Sachen, wenn sie sich vermischen, man weiß nicht mehr, wo Hak ist, wo Batil sind, wo die Leute des Hak sind und wo die Leute des Batil sind. Man kann nicht die Fitna ist schon entstanden, das war's. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Und die größte Fitna ist, wenn man solche Fatawa gibt, ehrlich gesagt, barakallahu fikum. Ja? Die Fitna entsteht, wenn man die Sunna verlässt. Felsimul Masajid. Deswegen haltet euch an die Moscheen, sagt Abu Bakr. Westashirul Quran. Und sucht im Koran die Lösung. Ja? Istishara ist, wenn du dich mit jemandem beratest. Ja? Wenn du einen Rat suchst, ja? Beratet euch mit dem Koran. Und haltet euch an die Gehorsamkeit. ولا تفارقوا الجماعة und entfernt euch nicht von der Jamaa. Bleibt mit der Jamaa. Bleibt mit der Jamaa. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. وليكن الإبرام بعد التشاور. Deswegen, dann sagt er, وليكن الإبرام بعد التشاور. Das ist eine Nasiha von Abu Bakr. Was bedeutet das? Trifft Entscheidungen nur nach Tashawur, nachdem ihr euch mit den Muslimen beraten habt. Du willst etwas machen, mach es nicht. Dass du jetzt, mashallah, du bist klug, logisch, du denkst mit deiner Logik, alhamdulillah, kein Problem, aber mach nichts, bevor du dich nicht mit den Muslimen beraten hast. Soll ich das machen? Wie soll ich es machen? Eine Nasiha von Abu Bakr. Wallahi, in unserer Zeit trifft das hundertprozentig zu. Aywa. وَالصَّفْقَةُ بَعْدَ طُولِ تَنَاظُرُ. Und Safqa, wisst ihr, was Safqa bedeutet? Safqa bedeutet, wenn wir einen Handel miteinander machen, dass wir uns so hat. Alles? Handschlag. Verkauft. Dieses soll sein nach طُولَ تَنَاظُرُ, nachdem du lange die Sache ganz genau erklärt hast. Wie ist das? Dass du nachdenkst, gibst du mir Zeit, ich werde mir überlegen, Tu nicht einfach so, ja Allah. Da bist du selber schuld. Wenn jemand dich aufs Kreuz legt. Oder wenn... Versteht ihr mich, Barakallahu? Abu Bakr spricht über Probleme, die kommen werden. Mach nichts, bevor du dich mit den Muslimen nicht beraten hast. Und zweitens, wenn du etwas machen willst, dann mach es nicht sofort, bevor du die Sache nicht ganz gut überlegt hast. Erst dann. Handschlag. Versteht ihr mich, Barakallahu? Wir haben nur ein Beispiel genannt für den Eschismo. Handel, kaufen, verkaufen. Aber das gilt allgemein für jede Sache. Du willst heiraten. Du willst heiraten. Du gehst zu deinem Bruder, deiner Tochter, du bist reingekommen, du hast sie gesehen. Und das war's. Du siehst nichts mehr. Du siehst nur ihr Gesicht. Assalamu alaikum, Bruder, wie geht's dir? Willst du heiraten, Bruder? Ohne Wenn und Aber, sofort. Warte, Arajou. Was ist mit dir? Tu dir das genau ganz gut überlegen. Schon guck jede Kleinigkeit, jede Sache, frag. Was ist mit dem? Was ist mit das? Was ist mit dem? Wie ist deine Meinung darüber? Weil morgen wirst du Probleme haben. Das hättest du schon alles vorher klären sollen. Deswegen kläre es. Im Voraus, kläre es, bevor es zu spät ist. Das ist das, was Abu Bakr meint. Früher, die Leute können nicht die Zeit der Sahaba, Ridwanullahi alayhim, mit unserer Zeit vergleichen. Die können nicht die Zeit von, die Sahaba waren Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Aber wir leben mit wem? Um uns herum sind Mushrikin und Munafikin. Leute ohne Ehre. Die Lüge ist Asl geworden. Hack ist normalerweise Asl. Wenn jemand redet, was ist es? Nach der Regel, wenn jemand redet, das bedeutet, er spricht die Wahrheit. Aber in unserer Zeit ist es das Gegenteil. Wenn jemand redet, dann nimm es mit Reserve. Könnte sein, muss aber nicht. Das ist das, was Abu Bakr uns warnen will. Nicht jetzt, dass wir jetzt Schubuhat haben, dass wir an jeden Muslim zweifeln. Muslime zweifeln ja nicht. Muslime sind unsere Brüder, denen vertrauen wir. Aber diese Fitna wird auftreten. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Dann sagt Abu Bakr, radiallahu anhu, eine schöne Sache. Ayyu biladikum kharshana. Welches der Länder für euch ist das Land kharshana? Also im Kommentar von diesem Hadith, bei Ahlil Ilm, die Ulema, sagen Kharshana, das ist die Insel Malta. Malta, kennen Sie die Insel Malta? Unter Italien gleich unten. Unter Sizilien. Malta. Echt? Nein, Italien. Und diese Länder rundherum um Malta. Das ist Biladu Kharshana. Abu Bakr radiallahu anhu sagt über dieses Land, فَإِنَّكُمْ سَيُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَقْسَاهَا كَمَا فُتِهَا عَلَيْكُمْ أَدْنَاهَا. Ihr werdet die weitesten Teile dieses Landes erobern, genau so wie ihr die nahestehenden Länder erobern werdet, inshallah ta'ala. Wenn wir in der Geschichte, wir haben gehört, dass die Muslime Konstantinopel, Istanbul belagert haben und sie haben ihn erobert. Wir haben gehört, dass sie große also Kulturstädte Europas belagert haben und sie erobert haben. Wie zum Beispiel Belgrad oder Budapest. Sie haben Wien belagert, aber nicht erobert. Wenn man nachschaut, die Muslime haben dreimal Rom haben die Muslime dreimal belagert. Aber sie haben es nie erobert, subhanallah. Ja? Das in der Geschichte, in der Schule lernt, habe ich so etwas noch nie gehört. Nirgends erwähnt man so etwas. Nur in der italienischen Geschichte, sie bringen das ihren Kindern bei. Dass die Muslime dreimal Roma und nicht nur das. Ja? Hunderte Jahre haben Muslime, ja? Mit ein Teil von Italien haben Muslime regiert. Hunderte von Jahren. Ja? 200 oder 300 Jahre circa haben Muslime einige Teile von Italien, wie zum Beispiel Palermo. Ja? Dort hat Scharia regiert, barakallahu fikum. Sizilien, wo jetzt die heutigen Mafiosos sind, ja? Sizilien haben Muslime regiert, barakallahu fikum. Hunderte von Jahren. Ja? Wallahi l'azim. Die Italiener, diese Käfere, haben schon früh genug mit den Muslimen Bekanntschaft gemacht. Aywa. Allahu mustan. Auch jetzt gibt es sehr viele Muslime in Italien. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Und inshallah und ta'ala, Roma wird erobert werden. Und daran zweifle ich nicht. Rom werden die Muslime wieder erobern. Die werden es erobern. Nicht wieder, weil sie haben es nicht erobert. Sie haben es nur belagert, barakallahu fikum. Wenn ihr wollt, inshallah und ta'ala, schaut es in Google, schreibt es rein. Rom, Belagerung Muslime. Ja? Oder nicht so etwas in diesem Sinne, inshallah ta'ala. Dann werdet ihr ein bisschen davon lesen können, inshallah ta'ala. Die Muslime haben das ganze Mittelmeer sozusagen kontrolliert. Ja? Subhanallah. Aywa? Spanien sowieso, ist ja klar. Aber das ganze Mittelmeer haben die Muslime kontrolliert. Richtige Piraten. Wenn irgendein Kafir da auftaucht, das war's. Ja, kannst du nur nach Hause schwimmen, wenn du es schaffst. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Piraterie. Fisabilillah. Wenn es Fisabilillah ist, dann ist es erlaubt, inshallah ta'ala. Wenn es aber ist, dass man Fassad auf der Welt Unheil stiftet und so weiter, dann ist das Hukum, was? Hukmul Bughat. Leute, die, egal ob auf Meer oder auf Festland, zum Beispiel, nehmen wir an, im islamischen Land gibt es eine Gruppe irgendwo, sie verstecken sich in den Wäldern. Ja? Und du mit einigen Leuten oder Karawane oder sie auf der Straße, auf dem Weg, sie nehmen dich fest, plündern dich aus, töten dich und so weiter. Das sind was? Kutau Turuk oder Bughat. Ja? Kutau Turuk, was bedeutet Kutau Turuk? Qat bedeutet schneiden und Turuk, Tariq. Die den Weg schneiden, abschneiden. Ja? Solche Straßenräuber oder wie man das nennt, barakallahu fikum. Ja? Was ist Hukum von solchen Leuten? Der Khalifa ist verpflichtet, ja? Sie zu töten, die müssen getötet werden. Khalifa schickt Einheiten, die fangen diese Leute und töten sie. Außer natürlich, wenn sie als erste Teuba machen und mit Teuba kommen und sagen, wir waren früher Kutau Turuk, wir haben gestohlen und Leute ausgeplündert und getötet und so weiter, Raubüberfall gemacht, wir machen jetzt Tauba, wir kommen, dann ist es dem Khalifa, also dem islamischen Herrscher, ist verpflichtet, ihre Tauba zu akzeptieren. Aber wenn er sie als erster fängt, dann gibt es keine Tauba. Ha? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Das gleiche gilt eh. Nein, wird ihnen nicht, außer es kommt zu einem anderen, wie sagt man das, zu Gerichtsverhandlungen in dem Sinne, aber für ihn gelten ja diese Regeln nicht. Ja, für ihn gelten diese Regeln nicht. Hand abgehakt wird wem? Ja, wird einem Dieb, einem Muslim oder einem Zimmi, der unterschrieben hat, dass er das nicht machen wird. Ja, ein Zimmi, der offiziell da lebt und sowas. Aber das sind Wilde. Der hat diese Regeln nicht. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Unheilstifter. Aber so einer, das ist Muslim. Einem Muslim wird die Hand abgehakt. Natürlich, es kommt zu einer Gerichtsverhandlung und dann kommen die Beweise. Und wenn es bewiesen wird und man hat Beweise und so, dann passiert es. Die Leute glauben, ja, jetzt ist eine Garde, die marschieren durch die Straßen und schneiden den Leuten die Hände ab. Natürlich nicht. Ja? Verstehst du, Bade? Auch wenn du sagst, ich habe gestohlen, ich habe demjenigen gestohlen, dir wird nicht die Hand abgehackt. Ja? Verstehst du mich? Du kommst jetzt zum Herrscher und sagst, ich habe gestohlen. Und er sagt, Hand her. Und danach sagst du, ich habe Spaß gemacht. Nein. Verstehst du mich, Bade? Du kannst nur bestraft werden für etwas, was du getan hast. Ja? Er muss beweisen, das, was du sagst. Verstehst du mich, Barakalafikum? Ich habe gestohlen. Geh weg. Wir haben keine Zeit für sowas. Mais, radiallahu anhu, kommt zum Propheten Salome und sagt, ich habe Sinn gemacht. Ich will gesteinigt werden. Der Prophet Salome sagt, weg. Verschwinde. Er kommt ein zweites Mal und sagt, ja, Rasulullah, ich habe Sinn gemacht. Ich will gesteinigt werden. Der Prophet Salome sagt, ist der verrückt? Geh weg. Der Prophet Salome will es nicht machen. Geh weg, es gibt keine Beweise für das, was du sagst. Hat dich jemand angeklagt? Nein. Gibt es vier Zeugen? Nein. Also geh weg. Allah hat dich verdeckt. Tu nicht deine Deckung aufdecken. Geh weg. Dann kommt ein drittes Mal, ein viertes Mal. Als er das vierte Mal gekommen ist, hat gesagt, ja, ich habe der Professor immer sagt, ja, nimmt's, fragt sie, ob das stimmt und dann steinigt ihn. Vier. Warum vier? Er hat viermal gegen sich bezeugt. Wie vier Zeugen? Ja? Hätte es bei drei stehen lassen. Niemand würde jemals darüber fragen. Irgendeine Regierung, dass sie sagt, ja, wir haben, wie sagt man das? Ein Fall aus Jahr 1980. Du hast damals Sinn gemacht. Jetzt wirst du. Du hast gesagt. Ja, und? Gibt es Beweise? Gibt es Beweise dafür? Es gibt keine Beweise. Malesch. Du brauchst nicht einmal einen Anwalt. Allahu Akbar. Ja, die Leute sagen, ja, es werden Hände abgehakt und es werden dies, es werden das. Im Islam gibt es die Todesstrafe. Vor ein paar Tagen in Amerika, habt ihr gesehen, Todesstrafe, ein paar Frauen warten schon auf die, sind auf der Liste. Und nicht nur das, immer gab es schon die Todesstrafe in Amerika. Immer schon. Aber keine Rede darüber. Ja, die Todesspritze oder was weiß ich was. Oder immer schon, seit es Amerika gibt, bis jetzt gibt es die Todesstrafe und sie wurde niemals abgeschafft. Ja, einige Staaten gibt es gibt keine Todesstrafe. Hm. Aber darüber redet niemand, das ist euer Staat, das ist USA. Ja, aber im Islam gibt es die Todesstrafe, im Christentum gibt es die auch. 100-mal schlimmer als im Islam, im Judentum, 100-mal schlimmer. Und nicht nur das, Todesstrafe im Islam braucht Beweise und Gründe. Ihr aber tötet Leute ohne Grund. Einfach so, aus Spaß. Ja. Prinz Harry, dieses Schwein, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm die schlimmsten Krankheiten in dieser Dunya geben, die es gibt. Möge er sein ganzes Vermögen für Medikamente ausgeben. La'anahullah. Kommt cool. Ich habe auf Taliban geschossen, sagt er. Er ist Pilot, britischer Pilot in Afghanistan. Ich habe auf Taliban geschossen. Subhanallah. Wallahi, ich glaube nicht, dass er das gemacht hat. Er war irgendwo in einem Bunker oder irgendwo hat er wahrscheinlich Kartoffeln geschält oder irgendwas anderes. Ja? Dieser Blonde, dieser Hund, Sohn von Hund, la'anahullah. Ja? Aber wie hochmütig er das sagt, ich habe auf Taliban geschossen. Er prahlt noch damit, ja. Ich habe auf Taliban geschossen. Stolz. Ja? Echt? Ja? Seine eigene Einheit, ein Prinz prahlt damit, ich habe Taliban getötet. Subhanallah. Nach diesen ganzen, was man in der Schule jetzt in diesen demokratischen Ländern. Freie Länder, die Freiheit bringen. Ja? Was bringt man in der Schule? Dass das Töten schlecht ist. Dass das Töten die letzte, wie sagt man das? Letzten Schritt. Echt? Die letzte Lösung ist, dass du jemanden tötet und nur im Verteidigen und nur im... Ja? Wo ist das Ganze, was wir in der Schule lernen? Nächstenliebe. Man tötet die Leute nicht. Es muss zwischen uns einen gesunden Dialog geben. Krieg führt zu gar nichts. Das Töten von Menschen ist schlecht. Gewalt ist keine Lösung. Und ein Prinz Sohn des Herrschers prahlt damit, ich habe auf Taliban geschossen. Wann haben die Taliban jemals irgendeine Gefahr für Britannien dargestellt? Jemals? Ja? Dass wir sagen, es gab direkten Kontakt mit ihnen, dass sie niemals, außer natürlich damals, als sie versucht haben, Afghanistan zu erobern, wie viele asiatische Länder, wie zum Beispiel Indien oder Pakistan und so weiter und so weiter. In Afghanistan haben sie es nicht geschafft. Die Leute haben es, aber jetzt haben sie es geschafft mit Hilfe von Munafikin. Ja, mit Hilfe von Munafikin. Aber inshallah ta'ala, das ist jetzt eine andere Geschichte. Geschichte möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sache für die Muslime zum Besseren wenden, und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Kuffar einen Ders beibringen, inshallah ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Barik Allah fiik. فكم جندل من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة أبادوه بالضربة القاصمة إلى الشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعاريك بالأحزمة وصالت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمة وبالنفس دادوا عن المسلمة يخيف الطواغيت إرهابهم ومن بطشهم ترجف الأنظمة نهارا يشنون غاراتهم ويغزون في الليلة المظلمة يخيف الطواغيت إرهابهم ومن بطشهم ترجف الأنظمة نهارا يشنون غاراتهم ويغزون في الليلة المظلمة ويغزون في الليلة المظلمة صراعا مطول الحواري الحسان على صدرهم أشرف الأوسمة وسام الشهادات أسمى المنى هنيئا لمن حازها خاتمة صراعا مطول الحواري الحسان على صدرهم أشرف الأوسمة وسام الشهادات أسمى المنى هنيئا لمن حازها خاتمة هنيئا لمن حازها خاتمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعاريك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمة وبالنفس دادوا عن المسلمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعاريك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمة وبالنفس دادوا عن المسلمة.